Zeit FM. Es ist 5 Uhr. Popkocher. Greetings. Bei all dem Lärm und den dauerhaften Turbulenzen in der Welt ging die Nachricht fast unter. Véronique Vincent, Sängerin, Poetin, bildende Künstlerin und Mitbetreiberin der großartigen Avant-Pop-Band Aksak Mabul, verstarb am 5. Oktober im Alter von 68 Jahren. Ein Name, der euch möglicherweise nichts sagt. Ich habe vor, das mit dieser kleinen Ausgabe des Popkochers zu ändern. Véronique Vincent war seit Anfang der 80er, wie gesagt, Mitglied von Aksak Mabul, zusammen mit ihrem Lebensgefährten Mark Hollander. Und in den letzten Jahren auch deren Tochter Faustine. Zusammen betrieben sie die Band seit über 5 Jahrzehnten also. Musik wie ein eigener Kosmos, frei, grenzenlos in jeder Beziehung, von Stravinsky bis No Wave oder Punk für jede Inspiration zu haben und von einem kreativen Reichtum, der einem die Sprache verschlägt, wenn man sich drauf einlässt. Véronique übersetzte ihre Gedanken in abstrakte, zum Teil surreale Poesie, elementare Themen wie die Bedeutung von Sprache oder Charles Darwin hatten bei ihr eine zauberhafte Leichtigkeit. Alles hat ein Ende, tout a une fin, heißt der auf traurige Weise passende Aksak Mabul-Song, den ich hier im Popkocher näher beleuchte. Ein Ausflug in sublimste musikalische Gefilde, in Gedenken an Véronique Vincent. Ich stelle ja hier die Instrumente oder Arrangement-Details selber nach und garantiere nicht, dass das alles genauso wirklich stimmt, aber zumindest in etwa. Hier haben wir einen super straighten Drumbeat, Hi-Hat, Snare-Drum und Bass-Drum, alles auf ganz geraden Zählzeiten. Dazu kommt ein Percussion-Sound, es könnten Congas sein, aus irgendeinem elektronischen Drum-Synthesizer oder was auch immer. Einmal auf der linken Seite im Stereobild und einmal auf der rechten Seite abwechselnd. Dazu kommt ein gerader Bass mit Achteln auf einem Ton nur am Ende. Gibt es nochmal 2 andere Töne. Hier haben wir ein verzerrtes Keyboard. Vor allen Dingen die dritte Harmonie ist es, die ganz am Ende kommt, die das außergewöhnliche Momentum hier ausmacht. Nochmal ein etwas höheres Keyboard auf der rechten Seite im Stereobild und eine Orgel. Die eigentliche Atmosphäre entsteht durch Véronique Vincents Gesang. Drumbeat bleibt die ganze Zeit eher unauffällig im Hintergrund. Gelegentlich kommt mal ein Beckenschlag, um einen neuen Part einzuläuten. Und dieser Part ist insofern interessant, als dass diese schönen Orgelakkorde in Halbtonschritten abwärts gehen. Und der erste ist immer in Dur und der zweite in Moll. Das Ganze nochmal mit Piano dazu. Verzerrt, wie schon in dem Part davor. Und hier haben wir auch noch einen Bass, der relativ straight die Grundtöne spielt. Und hier wieder der Gesang dazu. Nachdrückliche Klavierakkorde in Viertelnoten. Am Schluss eines Schemas kommen einmal 2 abweichende Akkorde. Dazu der Drumbeat aber mit einem Crashbecken. Und Der Bass bleibt auch in straighten Achteln. Hier kommen ein paar Fill-ins von einem verzerrten Sound. Und Orgel. Zurück zum Original. Das ist typisch Aksak Mabul, die Art und Weise, wie sich hier dieser synkopierte Rhythmus einpflegt. Mit verschiedenen Sounds, ich weiß nicht, Bläserstreicher, irgendwas habe ich da genommen. Ziemlich dicht und eher auf der rechten Seite im Stereobild. Das hier passiert nämlich auf der linken Seite. Und das ist das Geflecht, was sich daraus ergibt, wenn man beides hört. Der gerade Beat mit den Tönen vom Anfang vom Bass gespielt. So gehen die. Im Original geht es dann so weiter. Die Band Aksak Mabul mit Tout a une fin, alles hat ein Ende. Leider auch das Leben der Sängerin Véronique Vincent, die am 5. Oktober verstorben ist. Den musikalischen Reichtum von Aksak Mabul werde ich in der kommenden Stunde ausgiebig spielen, inklusive einer kleinen Geschichte der Band. Bleibt dran, es lohnt sich. We'll be right back. Der lange Instrumentalpart von Tout à une fin zeigt den Sound von Aksak Mabul in seiner ganzen Schönheit. Aus dem Album Figures stammt der Song und das erschien im Jahre 2020 und hat mir zumindest als unerwartete Überraschung den Lockdown um einiges versüßt. Mark Hollander hat mit seinem Kompagnon Vincent Kenis Aksak Mabul in Brüssel schon Ende der 70er gegründet. Die hatten damals einen Sound der von Kraftwerk beeinflussten Elektro bis hin zu Avantgarde oder proggigen Elementen ging und relativ unverkäuflich war. Darum schloss man sich dem Netzwerk RIO, Rock in Opposition, an. Zusammen mit Bands, die ein ähnliches Selbstverständnis hatten, Henry Cow aus England zum Beispiel oder auch Univers Zero, ebenfalls aus Belgien. Abseits des Rockbusiness bestehen zu können, das war die Idee, und zwar ohne sich anzudienen. Veronique Vassin und Mark Hollander haben das ein Leben lang durchgezogen. Es entstand ein bisschen später das Label Cramped Discs. Das ist bis heute eine renommierte Instanz als Label, eine Möglichkeit für besondere KünstlerInnen, ihre Musik international zugänglich zu machen und eine Goldgrube, auch gerade wegen eines riesigen Archivs an Wiederveröffentlichungen. Zum Beispiel von den Honeymoon Killers, Veronique Vincents und Mark Hollanders erste gemeinsame Band, noch vor oder gleichzeitig mit Aksak Mabul, aber dazu gleich mehr. Laissez tomber les filles, die Honeymoon Killers mit Veronique Vincent und Mark Hollander. Für ihn waren die Honeymoon Killers als belgische Wave-Punk-Band in ihrer wilden Schrägheit eine Erweiterung der kreativen Möglichkeiten. Aksak Mabul hatten ja eher eine kunstvoll elaborierte, instrumentale Ausrichtung bis dahin. Mir fällt gerade auf, dass wir aus dieser Phase der Band noch gar nichts gehört haben. Vielleicht hole ich das später noch nach. Jedenfalls gibt es einen Moment, Ende der 70er, in dem alles gleichzeitig passierte. Und den beschrieb mir Veronique Vincent nochmal in einem Interview, das ich vor ein paar Jahren mit den beiden gemacht habe. Mark asked the Honeymoon Killers to join Aksak Mabul by the same time. The Honeymoon Killers asked to Mark to join the Honeymoon Killers. And in the same time, Yvon Vroman, the leader of the Honeymoon Killers, asked me to join the Honeymoon Killers. So by the same time, I start as well to sing with Aksak Mabul. Tja, das ist ganz schön verwirrend, aber gleichzeitig auch wunderbar, wenn alles nicht so nach Plan verläuft und wie im Baukasten. Meistens sind das gerade ja die tollen Geschichten. Also wie war das jetzt? Sie und Mark Hollander waren jedenfalls schon ein Paar, aber sie stieg vor ihm bei den Honeymoon Killers ein, und zwar ohne ihm davon zu erzählen. Und als er dann dazu stieß, gehörte sie schon zur Band, was ihn wohl erstaunte. Gleichzeitig waren die beiden aber auch schon die kreativen Köpfe von Aksak Mabul. Und die eine Band bat die andere, bei ihnen einzusteigen. Und so ging man dann zusammen, sozusagen, wer sind wir und wenn ja, wie viele, als zwei Bands auf Tour. 6 Leute, 2 Bands, dasselbe Line-up, spielte erst als Aksak Mabul und anschließend als Honeymoon Killers. Und Veronique Vincent sang bei beiden. Und beide Bands nahmen Alben auf. Das der Honeymoon Killers war zuerst fertig und wurde sofort erfolgreich. Und davon hören wir jetzt nochmal einen Song, nämlich Wait and See, die Honeymoon Killers. I'm sitting in the airport lounge, watching the helicopters go by. There's a hole in my body where my heart should be. Is it coming back? Wait and see. I find my nails one more time, just to be sure. I'll wait and see. He never actually said he was bored with me. I never thought I'd become a copter hater. More of the same, I'll tell you later. The moon are a fine place to raise a family. The lines on my face are making eyes at me. I'm buying time. Wait and see. I've had this overdraft for hours. Looking at my shoes, I'll wait and see. He never actually said he was bored with me. This passionate condition is going to be the end of me. More of the same. Wait and see. Thank you. Der Popkocher, heute mit einer Hommage an die verstorbene Veronique Vincent. Hier mit den Honeymoon Killers, Ende der 70er. Die andere Band sollte es länger geben, nämlich bis heute oder fast bis heute, nämlich genau genommen bis zum 5. Oktober. An dem Tag verstarb ja Veronique Vincent. Aksak Mabul hatten sich Anfang der 80er neu erfunden, elektropoppig und chansonhaft. Mit neuen Synthesizern und Drum Machines sollte der Sound fetter werden, aber schlussendlich waren dann beide, also Veronique und Mark Hollander, mit den Aufnahmen unzufrieden. Für Popfans war das zu schräg, für Aksak Mabul-Fans zu melodiös. Das Ganze landete in der Schublade mit dem Vorhaben, irgendwann mal daran weiterzuarbeiten. Aber auch das Leben drumrum ging ja weiter und die Zeit vergeht eben schnell. Über 300 Alben von anderen KünstlerInnen wurden auf dem Label, also Cramped Discs, im Laufe der Jahre veröffentlicht, bevor es dann soweit war. 2014, also über 30 Jahre später, war der Moment gekommen. Mit genügend Abstand revidierten die beiden die fette Produktion von damals und benutzten wieder das alte, weniger knallig klingende Equipment, Casio Keyboards, die alte Farfisa-Orgel und die legendäre TR-808 Drum Machine. Inzwischen gab es auch eine neue Generation von Publikum mit weniger Schubladendenken, die das Album Ex Futur, so nannten sie es, nicht nur feierten, sondern auch die alten Platten neu entdeckten und in den unterschiedlichen musikalischen Herangehensweisen keinen Widerspruch sahen. Und hier hören wir Veronique Vincent mit Aksak Mabul aus dem Album Ex Futur, das wunderschöne Je pleure tout le temps. Je pleure tout le temps. aus dem Album Ex Futur von Aksak Mabul, Je pleure tout le temps. Ein anderer Song vom selben Album heißt Veronika Winken, klingt wie eine deutsche Version von Veronique Vincent, so als hätte ein deutscher Fan sie einmal so ausgesprochen. Was hat es damit auf sich, habe ich sie bei dem Interview seinerzeit gefragt. At this moment, you know, I was following this thing that Je est un autre from Arthur Rimbaud. Ich bin ein anderer oder der andere. I imagine myself, but in very different way that I could be, and I'm absolutely not the person described in Veronika Winken. That's why I used to change a little bit my name with this German name. Inspiriert von Arthur Rimbauds Gedicht »Ich ist ein anderer«, ist Veronika Winken eine Art Gegenteil von ihr mit Eigenschaften, die ihr eigentlich höchst fremd sind. Je m'appelle Veronika Winken. Pour soir et collant les fruits. Typisch Aksak Mabul mit den extravaganten Besonderheiten, Männerchöre aus dem Off, quirlige Highlife-Gitarren und dazu die Elektro-Sounds. Veronika Winken aus dem Album Ex Futur. 2020, wie gesagt, erschien dann Figures, ein äußerst reiches, komplexes Aksak Mabul-Album. Darauf ist unter anderem auch der Song C'est Charles, der nicht Charles Darwin meint, wie ich fälschlicherweise angenommen hatte, sondern Charles Baudelaire und dessen Gedicht Der schlechte Glaser. Hier sprechen Veronique Vincent und Mark Hollander über den Song. It's about this poem called The Bad Glazier. It's about that people, everybody wants beautiful life and only few people have. That's a problem. That's why we ask it very loudly at the end. It's like a demonstration at the end almost. Yeah. But it talks about other things also. It talks about the relationship between artists and the industry. And yes, because it's a big power. The industry of art is so huge in countries, and there is something bit insane. Insane meaning crazy, but unhealthy. Yeah. Something, yeah. Toxic. Toxic. Si sous mes faux airs, je ne suis pas faussaire, sauf c'est nécessaire. De mes sphères imaginaires, monte en éclaircie, sombre, sale à merci, d'une autopsie, de son suisse allégorie. Ce qu'on veut, c'est chaque la vie en gros, rose bleu. C'est Charles Aksak Mabul aus dem Album Figures. Es geht hier um die verstorbene Véronique Vincent, Sängerin, Poetin und Stimme von Aksak Mabul. Hier kommt noch ein Song aus demselben Album, aus dem Jahre 2020, wie gesagt, Figures. Und das ist mein Lieblingssong von mindestens dem Album, wenn nicht überhaupt von Aksak Mabul, Un Caïd, mit einem schönen straighten Beat, tollen Harmonien, die dann aber ausufern gegen Ende oder in der zweiten Hälfte des Songs. Hört selbst, Un Caïd, Aksak Mabul. Du dis quoi? 2023 gab es ein letztes kreatives Lebenszeichen von Véronique Vincent, ein Songspiel, wie Aksak Mabul es selbst nannten, Une Aventure de VV. VV steht an dieser Stelle für Véronique Vincent. Ein absurder, höchst fantasievoller Kosmos mit wunderbaren Ideen, allein hier bei The Escape, der Einleitung des Ganzen, ist der Gesang mit Flüstern gedoppelt. Dazu kommt eine leise tickende Uhr, um die herum sich alles Mögliche an Sounds abspielt. Das Ganze ist größtenteils abstrakt. Eine Figur namens WW klettert aus dem Fenster ihres Zimmers. Sie merkt, dass sie nicht mehr sprechen kann und geht auf eine lange Reise auf der Suche nach ihrer Stimme. Die Texte sind in Französisch, Englisch, manchmal auch in Spanisch. Und die Musik ist inspiriert von Komponisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, speziell solche, die bei ihren Bühnenwerken mit Genres experimentierten und Gesang, Spoken Word oder Pop-Elemente von damals mit einsetzten. Ein gutes Beispiel dafür ist Stravinskys Geschichte vom Soldaten. Das Ganze ist, wie gesagt, abstrakt und philosophisch gehalten und lässt viel assoziativen Spielraum. Vieille au rêve heißt der nächste Song mit einer schönen, seltsam verwunschenen Melodie und allerhand Tiergeräuschen. Etwas später glockenspielartige Dreiklangkaskaden und dann direkt übergehend spitzt sich das Ganze zu. Ein treibender Elektrobeat markiert einen hereinbrechenden Sturm. Ein Sturm aus Buchstaben und Worten, die sich wirr und zufällig am Himmel verteilen. La Tempête. Perdu Cabane orange. Au sol, des traces fuligineuses me guident. La Tempête aus dem Album Une Aventure de VV. Véronique Vincents Abenteuer ging am 5. Oktober 2025 zu Ende. Ein wildes, großes, wahrhaftiges Lebensabenteuer. An der Seite ihres Mannes Mark Hollander bei Aksak Mabul. Für mich eine der größten und wichtigsten Bands of all time. Hier ist noch ein Part aus Une Aventure de VV, Talking with the Birds. Und das war der Popkocher für heute. Lasst euch nicht unterkriegen, sagt Götz Steger. Schulter.